mich ab, sagtest du. Ich war pünktlich an der Tür und dann bummelte ich stundenlang die Straßen lang mit dir. Und dann fiel mir was ein Kaffee mit Klavier. Und dann blieben wir bis Mitternacht, so herrlich war's mit dir. Komm gut nach Haus, der Tanz ist aus, der Pianist macht Schluss, der klappt den Deckel zu. Komm gut nach Haus und schlag dich aus. Sagtest du, und ich freute mich darauf, und ich kam dann an ein wunderbarer Sonntag seinen Lauf. Stell die Uhr nicht zurück, war der Tag auch noch so schön. Ich verspreche dir, bis zum nächsten Mal wird nicht viel Zeit vergehen. Komm gut nach Haus, der Tanz ist aus, der Pianist macht Schluss, der klappt den Deckel zu. Komm gut nach Haus und schlaf.